Deutschlandradio Kultur mit Vollbild im Filmmagazin. Wir haben überlegt, wie wir diesen Jahresrückblick anfangen. Und erst dachten wir natürlich mit einem Blick nach Hollywood. Dann dachten wir, Moment mal, warum eigentlich nicht mit dem deutschen Film? Es ist schließlich das Jahr von Maren Ade und Toni Erdmann. Toni Erdmann sorgt fast täglich für neue Schlagzeilen. Erst 5 Auszeichnungen beim Europäischen Filmpreis, dann 2 Tage später die Golden Globe-Nominierung und gestern die Nachricht, dass Toni Erdmann nun auch auf der Oscar-Shortlist für den besten nicht-englischsprachigen Film ist. Maren Ade wirkt derweil ja noch immer sehr geerdet und auf die Frage, was ihrer Meinung nach Toni Erdmann zu einem so internationalen Erfolg macht, hat sie beim Europäischen Filmpreis gesagt: Ach, ich habe halt versucht, einen Film zu machen, der genügend Raum lässt, dass jeder mit dem Film irgendwie interagieren kann, eigene Gedanken haben kann und vielleicht auch dann über seine Familie nachdenken kann. Aber ich bin selbst überrascht, dass er für so viele unterschiedliche Nationen funktioniert, weil Familie ja eigentlich auch sehr unterschiedlich ist. Das deutsche Kino stand dieses Jahr also im Zeichen der Käsereibe. Jetzt fragen wir auch mal unsere Gäste. Anke Lewicke, ist es das Jahr von Maren Ade und Toni Erdmann? Ja, das ist das Jahr von Maren Ade und Toni Erdmann. Und ich meine, wenn man sich jetzt die amerikanische Presse anschaut, überall ist ja Maren Ade seit Monaten auf den Titelblättern der Filmmagazine und so weiter. Also sie erobert gerade auch Amerika. Und ja, es war für mich wirklich, das kann ich nicht anders sagen, in Cannes die Premiere von Toni Erdmann war wirklich eine richtige Kinoerfahrung. Die hatte ich, zum Glück konnte ich die mit Susanne teilen. Und wir saßen da beide und waren, glaube ich, häufiger einfach überrascht, wie das Lachen so richtig aus uns herauskam, wenn Toni Erdmann da das erste Mal sich zeigt und sonst was. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gut bei dem Film unterhalten gefühlt. Und als wir dann draußen waren, waren wir aber auf einmal gar nicht mehr so guter Laune, sondern der Film hat irgendetwas in uns berührt. Und ich glaube, das ist das, was Maren Ade eben auch in ihrem kleinen Interview-Statement meinte. Jeder von uns kann da was mit reingeben. Der Film lässt wirklich diesen Raum und sie hat es wirklich geschafft. Das Ganze ist eine Tragödie und es ist nur insofern eine Komödie, weil der Vater ihr ja diese Komödie vorspielt. Und diesen Spagat zu schaffen, da kann ich nur den Hut vorziehen. Ist ja auch das, was die internationale Presse jetzt durchaus so schätzt und da genauso ankommt. Christoph, war das für dich ein Erfolg mit Ansage oder hat es dich auch ein bisschen überrascht, dieser Erfolg? Also ich konnte den Film noch etwas vor der Premiere sehen. Darf man ja manchmal, wenn man sozusagen dann möglicherweise die deutsche Startplattform für den Film sein kann mit dem Filmfest München. Und ich habe einen super Film gesehen, der auch in den 162 Minuten nie langweilig wurde, sondern immer wieder neue, ungekannte Wege ging. Unglaublich vielschichtig war. Anke hat das ganz wunderbar ja schon zusammengefasst. Aber natürlich ist es so, dass man in diesem Moment nicht erwarten kann, dass zum Beispiel nach der Premiere in Cannes von den internationalen Kritikern in einem Kritikerspiegel einer der größten Zeitungen für das Business sozusagen Screen die höchste Notengebung aller Zeiten da zusammenkommt mit 3,8. Das ist sozusagen fast die perfekte 10 innerhalb dieser Zeitung. Und das hat tatsächlich alle, die mit dem Film auch zu tun hatten, genauso überrascht. Dass es ein toller Film ist, dass man einen einzigartigen Film hat, heißt noch lange nicht, dass die Welt das dann auch so begreifen wird. Und das ist bei Toni Erdmann auf eine Art und Weise geschehen, die eigentlich ohne Beispiel ist. Also ich kenne keins. Ja, Christoph, war das aber nicht auch irgendwie das Jahr der Regisseurinnen im deutschen Kino? Also ich erinnere mich auch an Nicolette Krebitz mit Wild, an Berachet mit 24 Wochen. Es waren die Frauen, die das deutsche Kino dieses Jahr bestimmt haben, oder? Genau, und das ging dann auch so weiter. In Locarno gab es zum Beispiel den traumhaften Weg von Angela Schanelek im Wettbewerb. Es gab verschiedene, zum Beispiel 2 junge Werke in San Sebastian von 2 jungen Regisseuren der DFFB in einem sehr renommierten Erstlingswettbewerb. Und der Kreis schließt sich. Wild von Nicolette Krebitz begann in Sundance Anfang des Jahres. Und jetzt wissen wir schon, dass Helene Hegemann mit ihrer eigenen Axolotl-Verfilmung auch wieder in Sundance startet. Also das Jahr neigt sich und es kriegt so einen runden Boden. Und es ist wirklich so, dass die Filmemacherinnen wirklich die intensivsten Spuren im deutschen Kino hinterlassen haben. Genau, intensiv. Patrick, du hast eben gesagt, das Jahr bestimmen. Vielleicht haben sie für die interessanteren Impulse gesorgt und nicht mal das Jahr an den Kinokassen bestimmt, oder? Ja, wenn wir mal Vor der Morgenröte nehmen von Maria Schrader, der fehlte jetzt, glaube ich, noch in der ganzen Aufzählung. Der hat ja auch immerhin fast 300.000 Zuschauer gehabt. So ist es, ja. Und da kann man einfach mal sehen, dass man durchaus ein Thema, was eigentlich der Vergangenheit angehört, also die Verfilmung einer Biografie eines Schriftstellers, so erzählen kann, dass sie aktuell ist. Weil es geht einfach um Immigration und wie sich Menschen dort fühlen. Und da hatte ich das Gefühl, dass eben alle Regisseurinnen einfach auch den Zeitgeist richtig aufgespürt haben. Also da könnte man jetzt auch Maren Ade nochmal nehmen. Und es geht ja immer darum, dass natürlich was für das Ausland interessant ist, was auch etwas über Deutschland erzählt. Und das macht Maren Ade natürlich auch immer, weil Toni Erdmann ist ja eine Figur, der kommt aus der deutschen Geschichte. Also er ist so ein Alt-68er, er hat diese Utopien und diese Ideen. Und Alt-68 ist wiederum eine Reaktion eben auf die jüngste deutsche Vergangenheit, auf die Auseinandersetzung mit den Vätern, die damals im Zweiten Weltkrieg waren. Also der Film schließt da eigentlich auch so einen Kreis und geht in der deutschen Geschichte weiter. Und ich glaube, das muss man einfach auch alles mitlesen. Das hat sicher auch viel mit dem Erfolg zu tun. Aber ist jetzt alles gut? Also ich hatte das Gefühl, seitdem Toni Erdmann dieser Mega-Erfolg geworden ist, habe ich das Gefühl, dass all das, was wir über das deutsche Kino sonst sagen, und wir mäkeln ja eher, Anke, ist jetzt alles gut nach Toni Erdmann? Nee, es ist alles gar nicht gut. Ich meine, wir haben wie viele deutsche Filme im Jahr? Und dann, wenn ich mich jetzt erinnere, finde ich vielleicht 5 Stück gut. Nee, man sollte wirklich mal Maren Ades Beispiel nehmen und gucken, dass da mal eine Filmförderanstalt, das war, glaube ich, NRW, 800.000 gegeben hat. Und sonst werden 800.000 einfach nur immer gegeben an die großen Produktionen. Also hier, was alles in Babelsberg entsteht. Und das ist wirklich eine Autorin, die hat über 7 Jahre daran gearbeitet und man hat ihr die Zeit gelassen, sie hat sich die Zeit genommen. Gut, sie hat zwischendurch auch 2 Kinder bekommen, das sollte man vielleicht auch erwähnen. Aber trotzdem, dass man einfach eben nicht immer nach diesem Gießkannenprinzip hier weiter fördert, sondern dass man wirklich fokussiert und einzelnen Autoren und Autorinnen wie Maren Ade, die ja durch schon Ruf hatte, vielleicht mal auch wirklich gezielter fördert. Und ich glaube, dann könnte sich vielleicht im deutschen Kinogeschäft mal einfach mehr ändern. Aber ich meine, wir haben uns doch auch durch viele Filme einfach gequält. Christoph, du hast ja auch noch mal ein bisschen anderen Blick. Du kuratierst ja die Reihe Neues Deutsches Kino beim Filmfest München. Also siehst viele Filme ganz früh und bevor sie überhaupt einen Verleih haben. Und wie ist deine Einschätzung, wie viel von dem, was dann läuft, schafft es dann auch tatsächlich ins Kino? Aber inwieweit hat sich vielleicht auch der Festivalmarkt zu so einem eigenen, ja, zu so einer eigenen Welt entwickelt? Also zunächst mal finde ich ein paar Filme mehr gut als Anke. Aber das ist wahrscheinlich, muss ich jetzt sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass vielleicht gibt es so eine Jahresproduktion von 250 Filmen. Und ich denke, dass wirklich konkurrenzfähig in einem künstlerischen Sinne, zur Diskussion anregend und dann auch international gut auswertbar, vielleicht hochgegriffen ein Fünftel davon wäre, also 50 Filme. Und das ist ja schon mal was. Also das ist erstmal so. Und das kann man auch vielleicht noch weiter eingrenzen. Aber da sind schon spannende Filme. Es ist ein Ja und ein Ja leider, was Toni Erdmann anbelangt, zu konstatieren. Denn Toni Erdmann hat tatsächlich nicht nur sozusagen das Reden über deutsches Kino verändert, sondern auch überdeckt, dass in der Breite der Filme, die in die deutschen Kinos kommen, eigentlich noch weniger Erfolge zu konstatieren sind. Ne? Also Toni Erdmann haben wir fast wir haben eine Dreiviertelmillion an Zuschauern mittlerweile. Ganz viele Filme und auch sehr gute Filme müssen sich mit 5.000, mit 10.000 Zuschauern begnügen. Und das ist etwas, was wirklich endemisch ist, also was jetzt wirklich die ganze Kinolandschaft erfasst hat und in diesem Jahr wirklich auch einige Filme erfasst hat, denen ich einen Erfolg auf Augenhöhe von Vor der Morgenröte eben um die 300.000 Zuschauer nicht nur zugetraut hätte, sondern wo ich gesagt hätte, ja, das wird auf jeden Fall so sein. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Gleißendes Glück von Sven Tadicken mit Tukur und Martina Gedeck besetzt. Ganz wunderbares, auch publikumswirksames Kino. Und der hat 75.000 Zuschauer gemacht. Und liegt es deiner Meinung nach auch an diesen 619 Filmen, die ins Kino kommen? Viele Filme gab es immer. Es gibt, glaube ich, immer noch weniger oder jedenfalls nicht mehr Geld und, fieses Wort, Marketingbudget, um deutsche Filme, aber auch viele internationale Filme irgendwie ins Bewusstsein der Zuschauer zu bringen. Ich glaube, man wird ja von wenigen Blockbustern und der Werbung dazu regelrecht vollgeballert. Und leider ist ja auch zu konstatieren, dass eine wunderbare Presseresonanz noch lang nicht einhergeht mit einem wenigstens soliden Einspiel an der Kasse, wo man sagen kann, okay, der Film hat jetzt schon ein eigenes Leben. Das verändert sich gerade, kommt irgendwie ins Schwimmen. Das ist eine, für die Filmkunst, nicht nur für die deutsche, auch die internationale, die in Deutschland gezeigt wird, eine ziemlich unangenehme Entwicklung mit offenem Ausgang. Also wir konstatieren in der Hinsicht auch, und das deutsche Kino wird uns weiterhin beschäftigen, auch noch lange Zeit, wenn man vielleicht schon Toni Erdmann nicht ganz im Kopf hat oder vielleicht man sich nicht mehr ganz an ihn erinnern. Das wollte ich eigentlich sagen. Und wir reden jetzt gleich über die ganz großen Stars überm Teich in Hollywood.